fünf Runden haben wir gemacht in dem Sinne, dass die zweite, dritte, vierte und fünfte Runde ist mit der ersten eigentlich. Wir haben darüber gesprochen, dieser Geistesprozess, Geistesgang ist identisch mit Sinnenwahrnehmung. Es gibt zwei Sorten von Wahrnehmung. Sinnenwahrnehmung, was heißt dann Panchadvara Viti? Pancha heißt fünf, Dvara heißt Türe, fünf Türe, Geistesvorgang, Geistprozessvorgang. Fünf Tore Geistprozess ist identisch, nur was sich unterscheidet ist, dass nach der Hinwendung zu dem Objekt nächste Stelle in der Wahrnehmung bei Augenbewusstsein ist dann Auge. Genau gesagt ist die Sensitivität von der Auge. Bei Ohr ist das Sensitivität im Ohr. Bei Nase ist das Sensitivität in der Nase. Bei Zunge ist das Sensitivität in der Zunge. Wir haben gesagt schon, dass in der Zunge und so weiter sind insgesamt 54 verschiedene Rupas. Ich werde das jetzt nicht komplizieren. Von den 54 nur ein Rupa, diese Sensitivität, dann nimmt, spiegelt dieses Objekt. Und dann, wir haben gesagt, nachdem es Objekt in Sensitivität von den fünf Organen gespiegelt wird, dann kommt Empfang von dem Objekt, Untersuchung von dem Objekt, Entscheidung von dem Objekt, dann sieben Momente von Rennen durch den Objekt und dann kehrt, wenn der Objekt sehr klar ist, dann zwei Momente, in denen der Bewusstsein zurück zu Bhavanga kehrt. Das geschieht dann tausendmal, millionenmal. Diese Vorgänge, wenn Sie sich Mühe geben, können Sie allmählich lernen, wie man das alles sieht. Das ist dann buddhistische Wissenschaft, Abhidharma-Wissenschaft. Jetzt nehmen wir getrennt Geist, weil mit dem Geist geht dieser Vorgang ein bisschen anders. Deswegen dann kommt 37, wenn Freunde innerlich der Geist intakt ist, was heißt der Geist intakt ist? Der Geist intakt ist, das heißt, dass er ist fähig, diese Funktion von sich hinwenden zu dem Objekt durchzuführen. Das ist fähig der Geist. Fähige Geist. Und jetzt wir haben gesehen, bei den fünf Sinnenorganen spricht man von Auge und so weiter, wenn Auge ununterbrochen ist. Auge ist dann Tor von Augebewusstsein. Und was ist Tor von Geistesbewusstsein? In der Theravada-Tradition, dieses Tor von Geistesbewusstsein heißt dann Bhavanga. Bhava heißt Existenz und Anga heißt, hier in diesem Sinne heißt Ursache von Existenz, weil Bewusstsein ist die Ursache von Existenz. so wie Jhana Anga, sagt man, die Ursachen von Jhana, Vitaka Vichara und so weiter, dann Ursachen von Existenz. Ursache von Existenz ist eben dieser Grund, kann man sagen, Grundgeist. Das ist dann die Grundlage von Bewusstsein. So, nach dem aktiven Geistesprozess, wenn kein Objekt vorhanden ist, dann der Geist kehrt zurück zu diesem Bewusstsein. Wenn Sie im Tiefschlaf sind, dann sind Sie in diesem Bewusstsein. Sonst wie kann da Kontinuität sein? Kontinuität von Existenz ist Geist. Und dieser Geist eben, das Kontinuität ist, das Grundlage von Existenz ist, wird Bhavanga genannt. Geist, das Grundlage von Existenz ist. Also dieser Geist eben heißt Mana. Mana ist dann so wie Auge ist die Tür für Augebewusstsein. Vorgang, Wahrnehmungsvorgang, so diese Bhavanga ist Tor für Geistesbewegung, Vorgang. Und jetzt, wenn geistliche Objekt entsteht, diese geistliche Objekt heißt Dhamma, deswegen die Sphäre von Objekten, die unmittelbar von Geist wahrgenommen werden, heißt Dharma Ayatana oder Dhamma Ayatana. Was von Auge wahrgenommen wird, heißt Rupa Ayatana. Was von Ohr wahrgenommen wird, ist Sada Ayatana. Und was von direkt von Geist wahrgenommen wird, ist dann Dhamma Ayatana. Und weil Abhidhamma ist Wissenschaft, Philosophie von großer Präzision. Man spricht von 6 Objekten, von die direkt von dem Geist wahrgenommen werden. Danke. Wie schreibt man denn das Ayatana, weil ich es in Mexiko nicht gefunden habe? Ayatana, lange A, Sie finden das über. Das ist das Hauptwort von buddhistischer Philosophie. Wie wird das übersetzt ja, auf Deutsch? Ayatana? Sphäre, ja, oder? Sphäre von Wahrnehmung. Die Grundlage für Philosophie von Ichlosigkeit sind die 5 Aggregate von Existenz, die 12 Sphären von Wahrnehmung und 18 Elemente von Wahrnehmung. Das haben Sie bestimmt schon gelernt. Das kommt fast in jedem Sutta. Und diese werden dann in Abhidhamma genau untersucht. In der Sutta ist das nur oberflächlich, in Abhidhamma und in den Kommentaren da sehr genau untersucht. Ich werde Ihnen nicht zu viele Informationen geben, weil ich will, dass Sie sich mit diesen Sachen sehen, nicht nur Theorie lernen. Ich bin Lehrer von diesen Sachen, deswegen habe ich mich lange damit beschäftigt. Es sind verschiedene Kategorien in Theravada, in anderen Systemen auch. In Theravada, Dharma Ayatana sind 6 Sphären von Wahrnehmung. Was Sie unmittelbar nur durch Geist wahrnehmen können, sind dann die Pasada-Rupas. Das sind die Sensitivitäten von Auge und so weiter. Sensitivität von Auge ist nur in Auge konzentriert. Hm? Der gute Sariputta sagt in Visuddhimagga, dass es so groß ist wie der Kopf von Lause. Hm? Laus. Laus. Hm? Laus. Aber das ist nur ein Vergleich. Hm? Es ist noch kleiner. Aber wenn Sie Ihren Mikroskop von Konzentration benutzen, können Sie das vergrößern. Wenn dann wunderbar wird das alles untersucht. So groß wie Zellen mit elektronischem Mikroskop. Sehr wunderbare Sache, die Konzentration. Sie glauben mir nicht, aber es ist wirklich so. Dann sollen Sie sich Mühe geben, dass Sie dabei sind. Hm? Diese Passade des Rupas kann man nur sehen, wenn Konzentration vorhanden ist. Dann, wenn man Passade Rupa sieht, was geschieht? Der Geist nach der Hinwendung zu dem Objekt kommt, also Moment von Hinwendung, dann unmittelbar kommt Javana, durchgehen durch den Objekt, rennen durch den Objekt und dann, wenn Objekt klar ist, dann wieder zwei Momente von zurückkehren zu dem Objekt. Also nach Geschmack von dem Objekt. Dann Passada Rupa, dann andere sind die sogenannte Sukuma Rupas. Was heißt Sukuma? Die feine Rupas sind auch unmittelbar Objekt von Geistesbewusstsein. Sie können nicht mit Sinnenbewusstsein unterschieden werden. Ja, das Wasserelement dabei? Wasserelement ist natürlich dabei. Der muss dabei sein, das ist schon richtig. Hm? Was damit man versteht, was ich werde nicht jetzt sich zu viel mit diesen theoretischen Sachen beschäftigen. In der Theravada-System, in ganz anderes als im nördlichen Buddhismus, spricht man von 28 Rupas. Von den 28 Rupa, 16 sind Olarika, das heißt grobe Rupas. 16 sind Gegenteil. 16 sind die Sukuma Rupas, die feine Rupas, und 12 sind grobe Rupas. Was heißt grobe Rupas? Grobe Rupas heißt, dass sie haben Resistenz. Hm? Patigha da vorhanden ist. Und was sind die grobe Rupas, die Resistenz haben? Das ist eben diese 5 Passada Rupas, von denen wir gesprochen haben, und die 7 Objekte von Passada Rupas. Was sind die 7 Objekte von Passada Rupas? Was ist Objekt von Auge? Farbe. Ja? Objekt von Ohrbewusstsein? Hm? Töne, Klange. Objekt von Nasebewusstsein? Objekt von Zungebewusstsein? Geschmack. Und Objekt von Körperbewusstsein, die 3 Elemente außer Wasser. Welche sind es? Hm? Erde, Feuer, Wind. Hm? Das sind dann 7 sogenannte Gochara Rupas. Die Rupas, die Gochara sind. Was heißt Gochara? Objekte der Wahrnehmung, der sinnlichen Wahrnehmung. Gochara, was Sie sehen draußen, hier in Allgäu, so viele Gochara. Wunderschöner Platz für Gochara. Also, Go heißt Kuh. Chara ist, wo die Kuh sich spazieren geht. Also Gochara ist wörtlich gesagt, wo diese Kuhen von unseren Sinnen spazieren gehen. Wo geht die Kuh von Auge spazieren? Geht in die Farben spazieren? Und wo geht die Kuh von Körperbewusstsein spazieren? Indem sie berührt? Nur in drei, in Erde, Feuer und Wind. Nur dort kann dieses körperliche Bewusstsein spazieren gehen, anderswo nicht. Ich habe nur mehr Fragen, mir ist das nicht ganz klar mit Bhavanga, Vijnana und Mana. Was ist da? Bhavanga ist die Tor von Bewusstseinsprozess. So wie Chakku, Auge ist Tor von Augebewusstseinsprozess. Bhavanga ist Tor für Geistbewusstseinsprozess. Jeder Bewusstseinsprozess braucht ein Tor, sonst wie kann der gute Geist rausgehen? Wie kann er auf seinem Gochara fressen? Nur wenn er aus der Tor rausgeht. Jetzt aus den anderen, aus Sinnenerfahrung, er kann direkt nicht raus. Er geht durch diese Sensitivitäten, geht er raus. Wenn Sie dann super gute Konzentration haben, Sie können direkt mit dem Geist erfahren. Das geht auch, aber das ist sehr schwer. Das lernen die Yogis. Die Yogis können direkt durch den Geist schmecken und so weiter. Was die Dichter sagen, dass die Klänge haben guten Geschmack, das ist nicht, das ist yogische Erfahrung, das ist nicht nur Poesie. So ist es auch, wenn Sie bei Kalapa-Analyse sind, können Sie dieses auch machen, das ist nicht so schwer zu lernen. Jeder Objekt hat in sich auch Farbe, diese Wahrnehmungsobjekt. In den Kalapas schließen sich alle diese Wahrnehmungsobjekte zusammen. Haben denn jetzt lieber nicht, sonst reden wir über unnützliche Sachen. Wir bleiben bei dem Text, weil dann Fantasien kommen und wir können dann Poesie schreiben. Aber das ist nicht unser Zweck. Was für uns wichtig ist zu verstehen, du hast gefragt, Bhavanga. Dann Bhavanga in Sutta-System, Bhavanga ist diese leuchtende Masse. Wenn Sie Jhana haben, dann können Sie die leuchtende Masse im Herz sehen. Das ist dann Bhavanga nach dem Sutta-System. Nach Abhidhamma-System, Bhavanga ist Hadayavatu. Hadayavatu heißt die Grundlage im Herz. Diese Grundlage im Herz ist nichts anderes als Blut, spezielle Blut im Herz. Diese Auffassung ist sehr scharf von den nördlichen Buddhismus kritisiert. Die Spezialität von einer von vielen Spezialitäten von südlichen Buddhismus ist, dass die Grundlage für Geistesbewusstsein ist körperlich. Genauso wie Chakku. Es ist erklärt als, Sie können das natürlich sehen, wenn Sie, das ist yogische Erfahrung, nicht eine leere Theorie. Das ist diese Blut, in diese Blut hat Gestalt, so wie Lotus, umgedrehte Lotus, und diese Blut dann ist die Grundlage von Wahrnehmung. Die Yogis können sehen, dass wie sich die Farbe von diesem Blut ändert, je nachdem unsere Geisteszustände sich ändern. Wenn diese, zum Beispiel, man hat Zorn, dann wird dieses Blut dunkel. Wenn Liebe da, dann diese Blut wird dann sehr helle Farbe. Alle Geistes, diejenigen, die scharfe Konzentration haben und supernatürliche Fähigkeiten, sie können direkt durch diese Farbe von Blut den Zustand des Geistes sehen. Also nach Abhidhamma Hadaya Vatu, nicht diese leuchtende Masse, dass wir in Jhana sehen können, in der sie dann Nimitta betrachten können, sondern diese Hadaya Vatu. Hadaya Vatu kommt nur in Patana, im letzten Buch von Abhidhamma. Sonst sogar in Dhammasangani wird nicht davon gesprochen. Nur in Patana wird das analysiert. Aber da gehen wir nicht in diese Richtung, im Detail von Abhidhamma. Sie können sich dann weiter damit beschäftigen. Das ist ein faszinierendes Thema. Aber jetzt zu der Sache. Also wenn, Freunde, innerlich der Geist intakt ist, der Geist hier ist ist Mano als Grundlage, und was gemeint wirklich ist, ist dann Bhavanga, als Grundlage von Geist. Ist das klar? Also Mano ist jetzt Bhavanga. Ja, Mano ist Bhavanga, als Grundlage von Bewusstsein. Der Geist intakt ist, aber keine äußeren Geistesobjekte. Dann, was sind die Geistesobjekte? Wir haben damit angefangen. Das sind die fünf Sensitivitäten. Dann die 16 feine Rupas. Was sind die grobe Rupas? Habe ich erklärt. Dann die anderen, so wie Wasser oder so wie Raum. In der Theravada-System auch so wie Entstehen von den Sachen und Vergänglichkeit, das ist alles dann auch als Rupa klassifiziert. Im nördlichen Buddhismus ganz anderes. Alle diese Sachen sind dann die feine Rupas, die man unmittelbar, nur nicht durch Sinnen, sondern unmittelbar durch, nur durch Geistesbewusstsein wahrnehmen kann. Dann kommt die Chittas in den Theravada-Buddhismus. Wir haben 89 Sorten von Chittas. Sie können das alles lernen. Die Chittas gibt es nur eine Chitta, aber indem sie verschiedene Faktoren haben, dann wird es in 89 eingegliedert, in diese Abhidharma-Wissenschaft. Dann, wir haben 52 mentalen Faktoren, die sind auch nur durch direkten Geistesvorgang wahrnehmbar. Dann wir haben Konzepte und im letzte Objekt, was wir direkt nur durch Geist wahrnehmen können, ist was? Nirvana. Sechs Sorten von Objekten. Also wenn er keine äußeren Geistesobjekte in Reichweite kommen, dann wichtig ist zu wissen, dass die Geistesobjekte können nur diese sein, keine andere. Jetzt Geistesobjekte-Vorgang, ich will nicht zu viel über Abhidhamma sprechen, das ist, obwohl es mein sozusagen mein Studium ist, ich will nur sagen, dass in Geistesprozessen, damit Sie wissen, man unterscheidet zwei Sorten von Geistesprozessen. Anupubangama, das heißt die Geistesprozesse, die für Sie, Ihre Praxis ist es von Wichtigkeit, damit Sie besser verstehen, was Sie machen. Und Visum-Visum, zwei Sorten. Was ist Visum-Visum? Visum-Visum heißt unabhängige Geistesprozess. Das heißt, dass unabhängig kommt von dem, was von den direkt vom Geist kommt. So wie wenn Sie fangen an zu denken, irgendwelche philosophische Vorstellungen, Konzepte. Jetzt Anupubanga heißt der Folgende. Jetzt wenn Sie, wie ich gesagt habe, wenn Sie mit dem Körper so gemacht haben, Sie haben Härte erfahren, dann haben Sie mit Körperbewusstsein erfahren. Dann, wenn Sie die Augen schließen und erfahren Sie diese Härte im Geist, dann ist es diese zweite Kategorie von Geistesvorgang. Das ist Geistesvorgang, das unmittelbar folgt nach dem sinnlichen Erfahrung. Zum Beispiel, Sie sehen Baum draußen, dann denken Sie an das Baum, dann gleich folgt dieser Geistesvorgang nach dem Sinnenerfahrung durch Geist, durch Augebewusstsein beendet wird. Unmittelbar danach folgt dann diese Geistes. Normalerweise, wenn wir einen Baum sehen, wir benutzen beide. Erst sehen wir unmittelbar mit Sinnen und dann denken wir, dieser Baum ist so oder so oder so. Das ist alles dann Geistesprozess, nicht mehr unmittelbare Sinnenerfahrung. Unmittelbare Sinnenerfahrung kann nicht klar unterscheiden, nur sehr oberflächliche Unterscheidung. Was klar unterscheiden kann, ist nur Geist, weil er alle diese Fähigkeiten, besonders Konzentration, Weisheit und so weiter, entwickeln kann. Also es wird immer Farbe genannt. Farbe und alles, wenn Sie, ich weiß, dass es Buche ist oder alle diese, das ist nur Geistesprozesse. Das ist, erfahren Sie nicht mit der Auge. Also die ganze, das ist, Formbereich. Natürlich, alle diese Unterscheidungen, Konzepte kommen nur durch Geistesbewusstsein. Konzepte sind Objekte nur von Geistesbewusstsein. Sie können nicht mit Sinnen wahrgenommen werden. Und die meisten Sachen, die wir erleben, müssen durch Konzepte. Und in Konzepten sind wir eben geschlossen. Das ist unser Gefängnis, die Konzepte. Durch Konzepte sind wir nicht imstande, die Realität zu sehen, wie sie wirklich ist. Aber Konzepte sind sehr, sehr wichtig. Ohne Konzepte kommen wir nicht weiter. Aber muss man lernen, wie man richtig Konzepte benutzt. Keine Illusionen über die Konzepte machen. Das ist dann Funktion von Meditation. Wenn Sie weiter mit der Meditation kommen, machen Sie sich keine Illusionen mehr über Konzepte. Vedana ist doch schon Geist, oder? Bitte? Vedana. Vedana gehört zu Nama. Vedana gehört zu Nama. Das heißt, da ist alles, was sich zu den Elementen richtet, ist Nama. Nama heißt, das ist fiktive Erklärung, aber Visuddhimagga erklärt das als sich beugen. Das, was sich zu dem Prozess von Brechen beugt, das ist dann Nama. Das, was bricht, Nama auch bricht und viel schneller als Rupa. Aber indem diese Brechen zusammen von Rupa klar gesehen wird, nennen wir Brechen Rupa, nicht Nama. Nama ist das, was sich zu diesem Brechen, Zusammenbrechen in jedem Augenblick von Wahrnehmung beugt. Namati auf Pali bedeutet sich beugen. Namo Namaha. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, das ist nichts, als ich beuge mich vor dem Buddha und so weiter. Und der Geist beugt sich zu, neigt sich zu, diese Zusammenbrechen. Das ist dann, was er macht. Und wie kann er sich Bewusstsein, kann sich nur beugen, Bewusstsein kann sich nur beugen, indem es Gefühl hat, Wahrnehmung hat, Wille hat und Aufmerksamkeit hat und alle diese Vitaka und alle diese Wille-Faktoren da vorhanden sind. Nur dann Bewusstsein kann sich beugen, sonst Bewusstsein steht. Ist das klar? Einigermaßen. Ja. Das bedeutet, eine grobe Unterscheidung hat schon stattgefunden, bevor Vedana stattfindet. Vedana ist in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Keine Wahrnehmung kann existieren ohne Vedana. Keine Wahrnehmung kann existieren ohne Sanya. Keine Wahrnehmung kann existieren ohne Wille. Keine Wahrnehmung kann existieren ohne Kontakt. Keine Wahrnehmung kann existieren ohne Aufmerksamkeit. Und keine Wahrnehmung kann existieren ohne diese geistliche Energie. Das heißt, diese Jivita Indriya, Lebensfakultät. Diese sieben Sachen sind in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Sogar wenn du Auge Objekt reflektiert und reflektiert, diese sieben sind schon da. Die anderen kommen je nachdem, wie welcher Vorgang da vorhanden ist. Alles wird mit großer Präzision analysiert, jeden Augenblick von Wahrnehmungsprozess, genau welche Bestandteile da, welche Funktion sie haben, alles wird mit so wie chemische Prozesse mit diesen Tabellen, wie heißt es, Mendeleev-Tabellen. So lernt man diese Prozesse in Burma mit Meditation. Sie haben von den unabhängigen Prozess jetzt gesprochen. Da wir wissen, dass alles bedingt ist, wenn ich jetzt meditiere und auf ein Objekt konzentriere und dann kommt der Gedanke, eine Erinnerung vor 10 Jahren oder was weiß ich, was war die Bedingung, dass diese Gedanke kam? Wie kann man das unter diesem... Das ist alles in Bhavanga gespeichert. Bhavanga heißt Ursache Bhavanga bedeutet Ursache für Existenz. Sie können nur existieren. Warum speichern sich die Erlebnisse in Bhavanga? Nur die Erlebnisse, die wichtig sind, sich speichern. Das Milliarden von Milliarden von Milliarden von Milliarden von Erlebnissen jeden Tag. Aber nur diejenigen, die Kraft haben, die werden gespeichert, die dann können tauchen, je nachdem die Stärke von der Erfahrung. Aber ohne Kontakt in dem Fall, aber ohne Kontakt, weil die kommen und Kontakt ist direkt in Bewusstsein. Wir haben jetzt darüber jetzt gesprochen, die Sinnenwahrnehmung-Prozess. Ja, auf ein Objekt konzentriere, da hat der Geist... Der Objekt kommt auch aus dem Bewusstsein. Wo kann der Objekt herauskommen? Nur aus Bewusstsein. Alles ist gespeichert im Bewusstsein. Deswegen, wir sehen sie auf der Treppe da, Mano Pubangama Dhamma, Mano Seta, Mano Maya, wie übersetzt auf Deutsch? Alle Dinge sind, Geist ist der Vorgänger von allen Dingen. Oder wie übersetzt man auf Deutsch? Geist gezeugte Dinge sind. Geist gezeugte, Mano Maya. Also die sind, wenn der Geist nicht da ist, nichts kommt. In dem Fall ohne Sinnenkontakt, das meine ich. Natürlich ohne Sinnenkontakt. Jetzt haben wir von den 6 Sorten von Geistesobjekt. Das heißt, alles kommt unter Dharma Ayatana. Dhamma Ayatana. Was direkt unmittelbar von Geist wahrgenommen wird, ist nur Dhamma Ayatana. Die anderen Ayatanas, eben nicht. Ist das klar jetzt? Ja. Okay. Dann aber keine äußeren Geistesobjekte in seine Reichweite kommen und keine passende Hinwendung vorhanden ist, dann jetzt passende Hinwendung, jetzt was wichtig zu verstehen ist, dass diese passende Hinwendung ist, dann nach dem passenden Hinwendung kommt direkt Rennen durch das Objekt. Das ist der Unterschied zwischen Sinnenwahrnehmung und Geisteswahrnehmung. Also Objekt dann kommt unmittelbar von dem Geist. Vorhanden ist, dann gibt es kein Erscheinen des zugehörigen Bewusstseinsteils. Was ist zugehörige Bewusstseinsteil? Mano Vijnana. Das heißt Geistesbewusstsein. So wie Chakhu Vijnana. Wir haben darüber gesprochen, so wie wenn man mit Kot von Kuh, so wie in Indien, Feuer macht, dann ist es, heißt es, Kuh, Kot, Feuer. Wenn mit Holz, dann heißt es Holzfeuer. Wenn mit Kohle, heißt es Kohlfeuer. Dann, wenn mit Geist, dann heißt es Geistesbewusstsein. Das ist alles, läuft automatisch, alle Sachen sind schon da. Wir brauchen überhaupt nicht dabei sein. Wenn innerlich der Geist intakt ist und äußere Geistobjekte in seine Reichweite kommen, aber keine passende Hinwendung vorhanden ist, dann gibt es kein Erscheinen des zugehörigen Bewusstseinsteils. Aber wenn innerlich der Geist intakt ist und äußere Geistesobjekte in seine Reichweite kommen und passende Hinwendung vorhanden ist, dann gibt es das Erscheinen des zugehörigen Bewusstseinsteils. Also keine Möglichkeit von Cogito ergo sum. Nur was es gibt? Cogito ergo cognitio est. Es gibt diese Sache, automatischer Prozess von von Kognition, von Erkenntnis, dann ich erkenne, deswegen Erkenntnisprozess ist da, kann man überhaupt von keinem Ich sprechen, kein Platz für Ich. Der ist so wie der Jeschke. Er wird immer falsch spielen, kein Platz für ihn. Und immer kriegt er auf den Kopf. Die Form, die auf solche Weise ins Dasein getreten ist, wird in die Daseinsgruppe der Form, an der angehaftet wird, eingeschlossen. Da, wir sind schon damit vertraut. Die fünf Khandas dann kommen zum Vorschein. Und wie kommen sie zum Vorschein? Eben durch diesen Kontakt, durch diesen Prozess, das wir erklärt haben. Alles das ist dann bedingte Entstehung, das läuft. Und das braucht keine Ich, damit es erklärt wird. Und diese Komplex von den fünf Khandas, die vorschein kommen, in jedem Prozess von Wahrnehmung, jedem Prozess von Erkenntnis, ist nichts anderes als Dukkha Satcha. Solange Anhaftung vorhanden ist. Und wenn Anhaftung auch nicht vorhanden ist, dann auch ist es Dukkha. Weil Geburt ist Dukkha. Sogar der Buddha wird geboren. Arahat werden auch geboren. Nicht mal der Arahat kann lange Zeit diese Geschwindigkeit von Entstehen und Vergehen lange Zeit betrachten. Er wird auch von dieser Dukkha müde. Dann geht er in Samadhi und holt sich aus. Aber er braucht es nicht mehr zu betrachten, weil er kann schon Jhana über der Arahat kann Jhana nicht über Erde, nicht über Wasser, nicht über Kasinas, nicht über alle anderen Sachen. Er kann Jhana über das, was nicht mal die Götter verstehen können. Deswegen, die Götter kommen ihn zu Namo, Namo Huldigan, Namo, Namo, du bist der Größte, wir sind klein, klein, klein. Warum? Weil die Götter kennen das nicht, wenn sie nicht erleuchtet sind. Das jetzt, hoffentlich wird es klar. Die Wahrnehmung, die auf diese Weise Gestaltung ja solche Dasein werden, Dasein. Das Bewusstsein, das auf solche Weise in Dasein getreten ist, wird in die Daseinsgruppe des Bewusstseins, an der angehaftet werden, eingeschlossen. Also jetzt kommen, so kommen diese, das haben wir gelernt, schon diese Sachen zustande, die ganze Welt zustande, die ganze Ausdehnung von Welt zustande, alles, was wir in der Welt und in all unseren Fantasien erfahren können, kommt instande durch diese bedingte Entstehung. Kein Platz für Ich. Solange wir an das Anhaften haben, sind wir in der Welt gefangen. Wenn wir nicht mehr gefangen sind, dann haben wir nicht mehr Aggregate von Anhaftung, wir haben Aggregate von Befreiung. Dann schnell arbeiten, damit sie Aggregate von Befreiung kriegen. Dann fliegen sie wieder in der Schweiz. Also einer, der bedingte Entstehung sieht, sieht das Dhamma. Einer, der das Dhamma sieht, sieht bedingte Entstehung. Was heißt bedingte Entstehung? Dass alles vergänglich ist, nichts anderes. Und alles durch Ursachen bedingt ist durch alles ist nur Ursachen und Folge von Ursachen, wie sagt man? Wirkung. Ja. Wirkung. Dann, deswegen der Buddha sagt in Tanhakaya Sutta, Yo bhikkhu kamchi sankharam nichato samanupasanto Anulomikaya Kantia, der Bhikkhu, dass irgendwelche Sankara, irgendwelche Sache, Phänomen in der Welt, als irgendwelche Sache, das zusammengesetzt ist und in der Welt alles zusammengesetzt ist, keine Ausnahme, wenn er irgendwas in der Welt als nicht vergänglich betrachtet, es ist nicht möglich, dass er Natanam Vijati, es ist nicht möglich, dass er Toleranz oder Empfang, kann man sagen, zu der Anuloma, der sich anpasst an das Wahre, bekommt. Erst muss man sich an Nirvana anpassen, dann kann man Nirvana erleben. Und dass sie, wenn jemand so lange irgendwelche Sache, was in der Welt als nicht vergänglich betrachtet wird, es ist unmöglich, dass man diese sich angepasst hat zu Empfang von Nirvana. Das ist die Bedeutung. Bitte, bitte viel denken darüber. Wenn Sie noch eine Vorstellung von etwas, was dauert, haben, dann sind Sie nicht, haben Sie sich nicht an richtige Herren von Leerheit, haben Sie nicht die Ohren angepasst. Dann kennen Sie nicht den Durchbruch von unmittelbaren Wahrnehmung bekommen. Und diese Sutta, der Sariputta hat, der gute Mutter Sariputta hat gesprochen für die Mönche, damit sie diesen unmittelbaren Zugang zur Wahrnehmung, unmittelbare Wahrnehmung von Nirvana bekommen. Ob sie das geschafft haben oder nicht, wird nicht erwähnt, aber ich vermute, weil er so gut erklärt hat und die Mönche sich Mühe gegeben haben, dass viele das geschafft haben. Und jetzt sind sie dabei, indem sie an die Elemente meditieren. Erst sehen sie die wahre Natur von Wahrnehmung, dann werden sie klar sehen können, diese Unbeständigkeit von allen Sachen, das man in der Welt erfahren kann. Weil alles, was man in der Welt erfahren kann, als Objekt Außer abstrakte Konzepten sind nur die vier Elemente. Und was von den vier Elementen derivat ist. Deswegen diese Meditation ist sehr wichtig. Ich spreche von körperlichen Objekten. Man kann, wenn Sie gute Konzentration haben, man kann auch Geist analysieren, aber was als körperliche Phänomen, als Objekt von den Sinnen, was man in der Welt erfahren kann, sind nur diese Elemente. Und diese fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, sind bedingt entstanden. Jetzt kommen wir wieder zu Samudaya Satya. Die Wahrheit über Entstehung. Die Begierde, das Frönen, die Neigung, wir haben das ein bisschen anderes übersetzt, aber mach nicht. Das Festhalten an diesen fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet werden, ist der Ursprung von Dukkha. Das ist Samudaya Satya. Jetzt kommt Nirodha Satya. Das Entfernen von Begierde und Gier, das Überwinden von Begierde und Gier nach diesen fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet werden, ist das Aufhören von Dukkha. Also wenn man versteht, wenn das existiert, das entsteht, wenn das entstanden ist, das kommt zum Vorschein, dann versteht man auch, imas min asati, wenn das nicht existiert, idam nahoti, das wird nicht entstehen. Imasa nirudha idam nirujati. Wenn das zu Nirodha geht, wenn das verschwindet, das wird auch verschwinden. Und deswegen jetzt, wo ist der Pfad? Pfad wird nicht erklärt. Wenn man das versteht, wenn man klar versteht, Entstehung und Vergehen von Dukkha, wird man auch implizit auch den Pfad verstehen können, auch diesen mittleren Weg, weil diese Paticca Samuppada ist nichts anderes als der mittlere Weg. In welchem Sinne mittleren Weg? Diese Visuddhimagga erklärt, indem diese Paticca Samuppada geschieht in eine Kontinuität, dann ist kein Platz in Paticca Samuppada für nihilistische Wahrnehmung. Nur wenn diese Kontinuität missverstanden, Einheit in Kontinuität missverstanden wird, dann kommt man zu Sasatabiti. Wie sagt man Sasatabiti? Das Gegenteil von Nihilismus ist Ewigkeitsglaube. Ewigkeitsglaube. Aber diese Paticca Samuppada ist aber auch Nanata. Es ist auch Vielheit von Phänomenen in einer Kontinuität. Gibt es viele, viele Phänomene, die alle haben eigene Funktion, eigene Manifestation. Hm? Deswegen gibt es keine Möglichkeit für die Sasataditi, für Ewigkeit, Verständnis. Nur wenn das missinterpretiert wird, dann wird diese Vielheit in bedingten Entstehung als Nihilismus verstanden. Dann diese Paticca Samuppada ist, wie wir immer schon betont haben, ist Avyapadanaya. Avyapadanaya heißt, dass der Nichtwissen denkt nicht, ich will die Willenformationen erzeugen. Wenn Nichtwissen vorhanden ist, die Willenformationen kommen automatisch. Wenn die Willenformationen vorhanden sind, die Willenformationen denken nicht, wir werden Bewusstsein erzeugen. Automatisch kommt es zustande. Das ist dann diese Avyapada, nicht, wie kann man übersetzen, unbekümmert sein, hat der Jnanaponika übersetzt, unbekümmert sein. Kontakt ist nicht bekümmert, ich werde Empfang, Gefühl zustande bringen, aber es automatisch geschieht. Alles geschieht durch eigene Gesetzlichkeit in den Dingen. Man kann nicht entscheiden, ich möchte solche Rupa haben und nicht andere Rupa. Wenn es so wäre, wenn Rupa so wäre, dann würde nie Rupa ein Hindernis sein können. Aber indem Rupa immer Hindernis sein kann, es ist unmöglich, dass Rupa sich entscheiden kann, ich möchte so sein oder ich möchte so sein oder ich möchte so sein. Und wenn man das versteht, dass in allen Phänomenen von bedingten Entstehung gibt es keine eigene Wille, die sind alle unbekümmert, dann versteht man, dass es unmöglich ist, dass es da ein Ich ist, ein fester Kern in allen diesen Sachen. Wenn man das aber missverstanden hat, dann wird man denken, dass alles ist nur Schicksal. Aber so ist es nicht. Oder das alles ist nicht Schicksal, sondern wie sagt man Akiriya Vada. Zufall. Wenn man das missverstanden hat, wird man denken, dass alles Zufall ist. Und dann, was ist diese Paticca Samuppada noch? Es ist Dhammata. Es ist die Natur der Sachen. Es ist die Soheit von den Sachen. Deswegen kann es niemandem gehören. Es ist leer. Wenn man das versteht, dann wird man nie denken können, dass die Sachen entstehen nicht durch Ursachen. Ahetuka Vada. Diese, wenn man versteht diese vier Eigenschaften von Paticca-Samuppada, dann versteht man gewissermaßen die tiefe Bedeutung von Paticca-Samuppada, die ichlose Natur der Welt und selbstlose Natur der Welt und Leerheit der Welt. Dann, was ist Rupa? Nur wie Blasen in dem schönen Teich von Jnanavodhi. Sehr wunderschöner Teich. Das hast du mit eigener Arbeit. Ne? Dann, was Bubuluka in diese nicht Fenupama, das ist nicht diese, wie sagt man, Schaum, Schaum. So Fenupama, Ubuluka Upama, diese Vedana, Empfang ist wie Blasen, diese Rupa ist wie Schaum. Und diese Wahrnehmung ist wie wenn man auf der Straße sieht, Asphaltstraße sieht, dass alles glatt ist und Wasser da ist. Wie sagt man? Luftspiegelung. Dann, was sind die Villenformationen? Mitte von Bananenbaum. Villenformationen, Mitte von Bananenbaum, haben Sie schon gesehen? Mitte von Bananenbaum? Leer. Leer. Und was ist dann Bewusstsein? So wie Maya. Wie übersetzt man Maya? Täuschung, Täuschung. Bitte denken Sie nach und wir können dann langsam anfangen unsere Rahulovada-Sutta. Möchten Sie eine kleine Pause machen oder gehen wir gleich zu Rahulovada-Sutta? Oder lassen wir Rahulovada-Sutta? Für morgen ist es zu viel, für heute? Für morgen. Dann gibt es irgendwelche Fragen, die Sie fragen möchten über diese Sutta, das wir in dieser Woche gelernt haben. Du kannst noch mal ganz kurz diese sechs Arten von Dhamma Ayatana wiederholen? Pasada Rupa Nummer 1, Sukuma Rupa Nummer 2, Chitta Nummer 3, Chetasika Nummer 4, Panyati Nummer 5 und Nibbana Nummer 6. Warum die Übersetzung? Oh, du bist, du solltest schon sehr lange wissen. Was heißt Prasada Rupa? Fünf Sinne, bitte. Die fünf Sinne. Die Sensitivitäten, nicht die, diese Fakultäten. Sensitivitäten, nicht Fakultäten, sondern Sensitivität in den Fakultäten. Dann, was heißt Sukuma Rupa? Feine, wie viel feine Rupa? 16. Dann, was heißt Chitta? Geist. In der Theravada Abhidhamma System, Spezialität, im Gegensatz zu nördlichen Abhidhamma, wir haben 89. Normalerweise nur ein, aber ein wird als 89 analysiert. Wegen verschiedenen Gefühlen, verschiedenen Beschmutzungen. Und dann Chetasikas, 52 im Theravada-System. Dann Konzepte. Und am Ende kommt, mögest du bald erleben. Bitte gib dir Mühe, nicht nachverlässig sein. Ja? Ich konnte nicht so schnell mitschreiben. Sie haben das gerade erwähnt, die Quelle dieses Patichana Supatichana. Ich möchte einfach in Ruhe das nochmal nachlesen können zu Hause. Könnten Sie mir nochmal den Namen genau geben? Von Patichana Samupada? Bedingte Entstehung. Ja, bedingte Entstehung. Bedingte Entstehung. Und das ist ein Zutat, dass man in der mittleren Sammlung finden kann, oder wie? Überall. Das ist die überall. Das ist Herz von Buddhismus. Aber es gibt Sutras, wo es ausführlicher behandelt wird. Paticca Samuppada? Am besten dann finden Sie in Samyutta Nikaya. Es sind viele, viele Sutras. Ja. Ohne bedingte Entstehung gibt es keinen Buddhismus. So wie ohne Elvira gibt es keine gute Kirche. Inwieweit sind diese Göttergeschichten richtig oder wahr? Bitte? Bleibt immer Neugier. Wie weit diese Göttergeschichten, sage ich mal, für uns jetzt wahr sind? Wissen Sie, mit wahr und unwahr ist es ein bisschen kompliziert. Der mittlere Weg, der in Kachayana Sutta wird gesagt, der Buddha prägt den mittleren Weg. Und was ist der mittlere Weg? Mittlere Weg ist über Sein und Nichtsein. Denn wenn Sie das noch, ich kann Ihnen sehr gute Zen-Geschichte erzählen. Die Zen-Geschichten sind sehr, sehr bildhaft, kann man sagen. Ja. Es gab in alten guten China, in Tang-Dynastie, ein sehr berühmter Zen-Meister. Wie er heißt, egal, Sie sollen sich nicht zu viel Sorgen über die Namen machen. Und ein Schüler kam zu ihm und er, genauso wie Sie jetzt denken, er hat viel über diese Götter nachgedacht und er hat ihn gefragt, lieber Meister, haben Sie Götter gesehen? Gibt es Götter? Und der hat ihm gesagt, überhaupt nichts. Dann er war sehr erstaunt und wusste nicht, was er damit anfangen kann. Dann ging er zu einem anderen berühmten Meister, Kollegen, und hat genau wieder gefragt, Ghetto? Natürlich gibt es Ghetto. Wie kannst du so dumm sein? Nicht? Du glaubst nicht, dass es Ghetto gibt? Dann er war sehr verwirrt. Dann ging er wieder zurück zu dem ersten Meister und hat gesagt, Meister, ich bin jetzt gegangen zu dem anderen Meister. Ich habe ihn gefragt, gibt es Ghetto? Dann hat er, was hat er gesagt? Er hat gesagt, na, du bist dumm, glaubst du nicht an Ghetto? Dann er hat er gesagt, der Kollege, der macht Fortschritt schon. Gibt es ein Extrem, nicht gibt es zweite Extrem. Inzwischen den zwei Extremen, der Buddha hat erklärt, was sie jetzt gelernt haben, diese bedingte Entstehung. Ghetto sind bedingte Entstehung, wir sind auch bedingte Entstehung. Alles, was es gibt in der Welt, ist nur bedingte Entstehung. Also ich kann noch eine gute Geschichte erzählen, da wir schon heute nicht neue Sutta anfangen werden. Als ich zum ersten nach Indien kam, da war ich, das war ich glaube 79, na, erste Mal hatte ich Chance nach Indien zu gehen. Bin nach Bodh Gaya gefahren. Bodh Gaya ist die Erleuchtungsstätte von Buddhismus, der heiligste Ort von Buddhismus, Bodh Gaya. Und als ich da war, ich habe gehört, dass dort jetzt zurzeit eine große Yogi aus Burma ist, Topolo Sayado, dass er ein Arahat ist und sehr wunderbare Yogi. Dann bin ich zu dem burmesischen Tempel gegangen und dort gab es Diskussionen mit diesem Topolo Sayado. Und ein Ausländer, der wollte wissen, auch so wie Sie jetzt fragen, ob es wirklich Ghetto gibt. Und dieser Arahat war sehr, sehr überrascht, wie kann er, und er hat gefragt, was, sehen Sie nicht, dieser Platz ist voll von Ghetto. Und alle waren sehr, sehr überrascht, was er meint, aber er würde sowas nie erklären, weil Paticca Samuppada, was er sieht, sehen sie nicht, was sie sehen, er sieht auch nicht. Alles ist bedingt entstehen. Jeder sieht nach den Bedingungen, die er da hat. Und außer den Bedingungen gibt es nichts. Dann, wie kann man von Feste ist oder ist nicht sprechen? Ist das klar? Ich sehe keine Götter. Na prima, gibt es noch irgendwelche Fragen? Na, Reinhard, jetzt haben Sie Chance. Ich habe meine Antwort. Okay. Noch eine Frage. Ich wollte noch fragen, Sie haben vorher gesagt, dass... Oder nee, ich habe gefragt, ob die Farben auch Klänge haben. Das ist eine schwere Frage. Sie sollen meditieren, dann kommen Sie zu klaren. Wenn ich sage ja, dann ist es falsch. Wenn ich sage nein, ist es auch falsch. Dann was soll ich sagen? Sagen Sie selbst. Ich male Bilder, ich muss das wissen. Dann analysieren Sie die Kalapas, machen Sie tichtig die Meditation, dann werden Sie Antwort haben. Hm? Für einige es gibt, für andere es gibt nicht. Bedingte Entstehung, je nachdem, nach den Umständen. Ja? Ich habe noch eine Frage. Sie haben gesagt, dass es keinen eigenen Willen in der Kette der bedingten Entstehung gibt, dass aber daraus oft der falsche Schluss gezogen wird, dass alles Schicksal sei. Mhm. Wo ist dieser Spielraum für heilsam oder unheilsames Handeln? Wo ist da noch ein Bereich von Wille? Wille ist, Karma ist nichts als Wille und das, was von Wille produziert wird. Und von Wille kommt dann der Geist, unterscheidender Geist. Und von unterscheidendem Geist kommt diese Verschiedenheit, was wir in der Welt sehen. Ein sieht Götter, andere sieht nur Depressionen, dritte sieht nur lustige Sachen, je nachdem. Aber der Wille ist auch karmisch bedingt, dann was der will. Alles ist bedingt. Ohne Bedingungen gibt es überhaupt nichts. Wenn Sie das verstehen, dann werden Sie sich bemühen, um, was heißt heilsam? Heilsam heißt vergänglich, Dukkha. Da kommen Sie dann zu Nirvana. Das ist dann heilsam im ersten Sinne. Sonst heilsam geben und das ist sehr wichtig, aber das ist nur weltliche Heilsam. Dadurch kommt man nur nicht zu Nirvana, sondern zu besserer Existenz. Aber zu Nirvana kann man nur kommen durch erste Wahrheit, nicht durch weltliche Wahrheit. Deswegen wird Buddha wird gesagt, außer in Dhammapada zum Beispiel, Anyahi Labhu Upanisa Anya Nibbana Gamini. Anderer Weg, der zu Nirvana führt, anderer Weg, der zu einem Ziel führt. Ich will etwas erreichen, Gutes oder Schlechtes. Damit man etwas macht, muss man ein Ziel haben. Ich will was erreichen, Gutes oder Schlechtes. Das also ein Weg ist zu Nirvana, ein Weg ist zu etwas zu erreichen, Labha, etwas zu bekommen. Wenn etam yatha bhutam yatva, wenn man das erkennt hat, wahrheitsgemäß, dann ist Savako Hoti Buddhas, dann ist man ein wahrer Schüler von Buddha. Dann überlegen Sie sich, ob Sie wahre Schüler von Buddha sind. Im ersten Sinne, heilsam ist nichts anderes als Vergänglichkeit, Dukkha und nicht selbst. Also Paticca Samuppada. Nur wenn man Paticca Samuppada sieht, dann sieht man Dhamma. Er hat erklärt. Na gut, dann wir machen eine Pause und dann wie immer. man mit Metta-Meditation machen möchte. Sound.